Verehrtes Publikum, wir sind soweit und Herr Mekies wird aufgehängt. Denn in der ganzen Christenheit, da wird dem Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nun nicht denkt, das wird von uns auch mitgemacht, wird Herr Mekies nicht aufgehängt, sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht. Damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht. Und darum wird, weil wir es gut mit euch meinen, jetzt der reitende Bote des Königs erscheinen. Von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaaren lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Gerettet, gerettet, mein lieber Mekies ist gerettet. Ich bin sehr glücklich. So wendet alles sich am Ende zum Glück, so leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des Königs immer kämen. Darum bleibt alle stehen, wo ihr stehet, und singt den Choral der Ärmsten, der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten. Und die getreten werden, treten wieder. Darum sollte man das Unrecht nicht zu sehr verfolgen.